mein Leben. Ja. Die Welt ist mir zu klein. Ich will das Universum. Die Welt zu klein. Ich will das ganze Universum. Die Welt zu klein. Ich will das Universum. Die Welt zu klein. Ich will das Universum. Ich will das ganze Universum. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. The world is mine. Ich will das Universum haben. Die Welt zu klein. Ich will das Universum haben. Ich will auf dem Mond. Was für Größenwahn, der Lifestyle-Standard, meine Ansicht Standard. Ich weiß, dass sie davor richtig Angst haben. Gib mir von mir aus den roten Knopf und ich mach dazu. Lebe im Universum schwerelos. Die Welt ist nicht genug, nein. Die Welt ist mir zu klein. Ich will das Universum, ich will das Universum. Die Welt ist mir